Lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Der ist eine Legende der elektronischen Musik. Mit The State of Trance bringt euch Armin van Buuren seit Jahren zum Tanzen. Und vielleicht auch heute Abend, wenn ihr dranbleibt, denn er ist in der zweiten Stunde on the decks. Wir starten rein mit Zen Freeman und Sex on Fire. Dieser Remix ist definitiv Zucker. Just what we needed für ein schönes, zünftiges Summer-Closing. Das ist der Jen und Zens Summer 25 Extended Mix. Und es gibt für euch Mathilde Nordberg direkt danach. Die haben wir das letzte Mal schon eingeführt bei uns in der Show. So High, deutsche Produzentin, kommt von Cello und Klavier und hat die Liebe zu klassischer und orchestraler Musik bis heute so ein bisschen in sich. Merkt man definitiv an ihrer Arbeit. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Talking, they're talking. euer Ding. Club Ding. unser Ding. Club-Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix, ihr hört Cody Schneider, Giuliano, Somerset und Loudmouth. Super gelungener Genre-Mix aus Tacky Beats, aus Grime UK Garage und so ein bisschen Kind of UK Rap. Definitiv geht das Ding gut ab. Ich habe für euch jetzt im Clubding Katie Alex und Draw the Line. Diese diese Nummer wird definitiv gut nach vorne gehen. Das ist der erste Song, mit dem wir reinstarten. Plus, sie hat sehr eingängige Vocals. Das macht das Ganze echt unique. Direkt danach für euch Raw Fox und Boss Bitch. Make Boss Bitch Great Again. Ja, da wurde ein Dem-Klassiker geremixed. Und Devlo gleich für euch im Clubding. We'll be right back. boss bitch. Faster lane, guzzling champagne. last night. That's right, we in a faster lane. There's a link champagne like gasoline. Living that fast life, where we don't ever talk about last night. That's right, we in a faster lane. There's a link champagne like gasoline. Deflow im Clubding mit Gasolin. Ja, dieser Bass haut definitiv rein. Ihr seid jetzt alle wach, oder? Ihr hört die Sounds of the Underground im Clubding jeden Sonntagabend für euch. Und jetzt habe ich für euch Neusu und Hannah Bowling mit Desire, der Originalmix. Diese Vocals bzw. der Effekt über den Vocals, der macht den Track. High Energy ist es, trotzdem eine Art melancholisch, wird euch jetzt definitiv Spaß machen. Und danach haben wir quasi so eine Hit-Garante. Fischer und BB Close, Blackberries, ist auch so ein Playlist-Mainstay. Zusammen mit Bless in diesem Song Kisses definitiv tanzbar. Und Florian Picasso, When I Saw You, direkt danach für euch. But aus den Clubs. perfect dance. We're wrong, feels right. Catch the vibe as the beat goes down. We dance like shadows in the underground. Unstoppable, hearts collide. Body and soul, we electrify from head to toe. We steal the show, we light it up. Just look at us glow. Florian Picasso, When I Saw You. Den Nachnamen kennen wir, obwohl er ein absoluter Newcomer in der Szene ist. Und haltet euch fest, Florian ist tatsächlich der Urenkel von Picasso. Dem echten, also dem Picasso, dem, wo ihr denkt, das kann doch gar nicht sein, dass es dieser Picasso ist. Ja, er hat einen Urenkel und er heißt Florian. Kann man so Kreativität eigentlich vererben? Ja, ich glaube schon. Aber ist es dieses Genre? Und vielleicht jetzt die umgekehrte Frage. Hat Picasso vielleicht elektronische Musik gehört? Oder hätte Picasso elektronische Musik gehört, wenn es die gegeben? Okay, ich höre schon auf. Genesee hätten wir jetzt für euch mit Hyper. Name ist Programm. Und Oli P., ja, es ist der Oli P. Und Felix Harrer, so bist du. Absolutes Guilty Pleasure zum Schluss. Oder ich sag, Oli P. hat seine Seele geguckt. Gibt's gleich für euch im Clipding, die Sounds of the Underground. Divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide on the Viper, not the Viper, not the Viper. I'm the Viper, I'm the Viper, not the Viper, not the Viper. Sipping out on my rider, turning that bass up higher, setting your heart on fire. Striker, striker, ripping that new attire. Better feel my desire, 'cause I'm a bright, bright light viper. Thank you.

my face and move my body. Don't you want some more? Just a little more. Keep going. You can have it all. Don't you want some more? Just a little more. Keep going. You can have it all. We were born in a different time. No clouds in the sky, we were young and free, skipping stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. We'll be right back. that's in my mind run. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Play. Now look at this. That is the magnet keeps attracting me. I try to run over the sea, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Turn, I keep stressing my mind, I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Yeah. just about die for me. Scared with logic, with no heart. There's a shadow in my mind, so let it get by, I'm free. Finding peace when you're broken sky. It's like looking up to see lights. But where the wind blows, I will run. So that people cannot fly. There's a will, oh, there's a beat. Yeah.

Let it be. God help me.